Erster am 21. Tag im 7. Monat sprach Gott zu Haggai. Zweiter spricht zu Serubabel und Josua. Sprich auch zum Volk. Dritter, wer hat den alten Tempel gesehen? Er war sehr schön. Wie sieht er jetzt aus? Er sieht fast wie nichts aus. Vierter, sei jetzt stark, Serubabel. Sei stark, Josua. Arbeitet alle fleißig. Gott sagt, ich bin bei euch. Fünfter, ich war bei euch in Ägypten. Mein Geist ist bei euch. Habt keine Angst. Sechster, Gott sagt, bald bewege ich den Himmel und die Erde. Ich bewege das Meer und das Land. Siebter, ich bewege alle Völker. Sie bringen ihre Schätze hierher. Dieser Tempel wird sehr schön sein. Achter, das Silber gehört mir. Das Gold gehört mir auch. Das sagt Gott. Neunter, dieser neue Tempel wird schöner als der alte. Ich gebe diesem Ort Frieden. Das sagt Gott. Zehnter, am 24. Tag im 9. Monat sprach Gott zu Haggai. Elfter, Gott sagt, frage die Priester nach den Regeln. Zwölfter, jemand trägt heiliges Fleisch. Er berührt damit Brot oder Wein. Wird das Brot dann heilig? Die Priester sagten, nein. Dreizehnter, jemand berührt einen Toten und wird unrein. Er berührt dann Essen. Wird das Essen unrein? Die Priester sagten, ja. 14. Haggai sagte, so ist auch dieses Volk. Alles, was sie tun, ist unrein. Auch ihre Opfer sind unrein. 15. Denkt an die Zeit vor heute. Ihr habt noch nicht am Tempel gebaut. 16. Ihr wolltet viel Getreide. Aber es war nur wenig da. Ihr wolltet viel Wein. Aber es war nur wenig da. 17. Ich habe eure Arbeit kaputt gemacht. Es gab Hagel und Hitze. Aber ihr seid nicht zu mir gekommen. 18. Denkt an diesen Tag. Heute habt ihr den Grundstein gelegt. Denkt gut darüber nach. 19. Ist noch Korn in der Scheune? Tragen die Bäume schon Früchte? Nein. Aber ab heute helfe ich euch. 20. Gott sprach am gleichen Tag noch einmal zu Haggai. 21. sagt das zu Serubabel, ich bewege den Himmel und die Erde. 22. Ich werfe die Könige weg. Ich zerstöre die Macht der Völker. Ihre Wagen und Pferde fallen um. 23. An jenem Tag nehme ich dich, Serubabel. Du bist mein Diener. Du bist wie ein besonderer Ring für mich. Ich habe dich gewählt.